Meine Lieben, das Fernsehen hakt immer so ein bisschen. Ich bitte das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, da sind wir wieder. Die Ausgabe von Freitag auf Samstag, das ist ja traditionell eine offene Telefon-Talkshow und das heißt, dass ihr euch ganz einfach hier bei mir melden könnt. Meldet euch, wenn ihr das wollt. Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Erster Anrufer heute Nacht, Mike. Und Mike ist 18 Jahre. Schönen guten Morgen. Ja, hi. Hallo Mike, was ist dein Thema? Ja, ich stehe auf Intimfrisuren. Auf was für Frisuren? Intimfrisuren. Intimfrisuren? Ja. Wie siehst du denn untenrum aus? Ja, es kommt immer so drauf an, was meine Freundin mir sagt. Warum hast du kein Bildtelefon? Was meinst du, wie wir alle gespannt uns das anschauen würden jetzt? Ja, das kann ich mir verstehen. Das kann ich verstehen. Also, ja, erzähl. Wie gesagt, ich kann ja mal erzählen. Ja. Und zwar, ich bin seit ca. 5 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Seit 5 Jahren? Du bist gerade mal zarte 18 Jahre alt. Ja. Also wir sind in der Schule noch zusammengekommen. Ja. Also war eine ganz glückliche Zeit. Auf jeden Fall im Laufe der Jahre, ja, steigert sich ja die Sexualität, wie man so sagt. Ja. Wir wollten immer mehr. Mhm. So, und irgendwann sagte so, meine Freundin dann zu mir, weil wir auch total auf Oralsex stehen. Mhm. Ich finde das eigentlich das Normalste von der Welt. Natürlich, ja. Sie hat zu mir dann irgendwann gesagt, du Mike, ich mag es nicht, dass deine Haare immer so stören, wenn wir Oralsex haben. Kann ich gut verstehen. Kannst du gut verstehen. Sehr gut, ja. Man hat immer ein halbes Pfund Haare im Mund und muss spucken, ja. Und dann ist die ganze Lust dahin. Ganz genau, ja. Also so ging es deiner Freundin auch. Dann fing es erstmal damit an, ja, dass wir uns gegenseitig beim Liebesspiel, ja, als Anregung und als Vorspiel zur Anregung die Intimbereiche rasiert haben. Mhm. Das war mir natürlich schon total anregend. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht ein bisschen daneben schnibbelt und das Blut fließt. Ganz genau, das ist es. Und das ist unheimlich anregend, das kann nicht so sein. Das ist so ein cooles Gefühl, ja, wenn deine Freundin dir im Rausch die im Haare, Rausch der Sinne, ne? Ja, die Haare, genau, die Haare wegrasiert, also das ist... So, das war der erste Schritt, einfach so die Intimrasur. Nun ging es aber bei dir wahrscheinlich um die Intimfrisur, ne? Ganz genau, so ist es. Erzähl Nach mal. Nach einigen Monaten hat es meiner Freundin dann auch nicht mehr gereicht. Mhm. Und der Zufall war, dass bei uns in der Stadt gegenüber ein Intimfriseur aufgemacht hat. Hey, aus welcher Stadt rufst du an? Aus Dorsten. In Dorsten gibt es einen Intimfriseur. Ja. Das ja. ist ja absolut abgefahren. Also so weit sind wir schon, dass die kleinen Städte so etwas anbieten. Früher war das was ganz Besonderes. In Berlin, in Köln gab es das vielleicht, ja, wenn man suchte. Ja. Aber in Dorsten, okay. Ja, und dann meine Freundin hat gesagt, die ist dann in der Stadt gegangen und hat gesagt, weißt du was, Mike, weißt du, was ich heute gesehen habe? In dem Intimfriseur. Ja, und die Bürger von Dorsten gehen also dann ab und zu zur Intimfrisur zu diesem, klar. Mh. Wundert mich auch, aber es ist einfach nur genial. Da hat sie mir gesagt, Mike, lass uns das doch mal machen, ja, geh doch mal dahin, tust du nicht, weil ich war am Anfang auch nicht so dafür, weil wenn man zum Intimfriseur geht, ist das natürlich immer so ein bisschen peinlich, kann man sagen. Ist eine intime Bereich, Angelegenheit, ja. Ja, eine intime Angelegenheit, die man nicht so unbedingt so ganz frei zeigen möchte. Bist du hingegangen? Ich bin hingegangen. Wie sitzt man da? Sitzt man da wie auf einem Gynäkologenstuhl? So ähnlich. Nur, dass denn dieser Stuhl da nicht ist, wo man die Beine drauflegen muss, mhm, sondern dieses Teil ist ein bisschen weiter unten. Ach so. Die Beine kann man so drauflegen, ein bisschen weiter auseinander. Dann, wie stelle ich mir das vor? Du bist alleine gegangen, ohne deine Freundin. Ja. So, dann kommt man da rein und man sagt, man möchte sich intim frisieren lassen. Ja. Wird man dann in einen separaten Raum gebracht oder gibt es da mehrere Leute, die da rumstehen und zugucken? Nein, man wird in einen Raum gebracht, mhm, spricht dann zusammen mit dem Intimfriseur. War es denn eine Friseurin, die es dir gemacht hat, besorgt hat oder ein... Nein. Ein Mann? Leider nicht. Vielleicht Gott sei Dank, dann hätte es vielleicht irgendwelche üblen, peinlichen Folgen gehabt. Naja, weiß man ja nicht so genau. Weiß man nicht. Es war auf jeden Fall ein Mann. Ein Mann, ja. Wir haben uns dann in den Raum gesetzt und er hat mich gefragt, was ich haben möchte und vor allem die wichtigste Frage ist, warum ich das machen möchte. Mhm. Und, also so ein bisschen Psychotherapie ist da auch noch bei. Ja, ungefähr auf jeden Fall. Und er hat mich gefragt, warum ich es mache. Ich habe gesagt, ich mache es auf jeden Fall erstes Mal nur für meine Freundin zuliebe, ja, weil die sich so gewünscht hat. Mhm. Dann hat er sich ungefähr ein paar Muster rausgesucht, hat mir ein paar Bilder gezeigt, sehr erotisch im Ring. Mhm. Und dann muss man die Hose runterlassen. Ja. Du musst dich untenrum ganz ausziehen. Ja. Und dann auf den Stuhl. War dir das nicht in der Sekunde, als du es dann getan hast, doch ein bisschen peinlich? Doch, sehr. Ja, sehr, ne? Sehr. Also das ist ein unglaubliches Gefühl. Also das kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen. So, und dann kommt Waschen, Legen, Föhnen, Färben oder was? Ganz genau. Erstmal wird man dann hingelegt, dann wird man schön eingecremt. Aha. Am Intimbereich. Mhm. Schaum natürlich. Ja. Der Friseur, muss man auch dazu sagen, für alle Leute, die das vielleicht auch mal machen wollen, super Hygiene, Handschuhe. Mhm. Ja, so muss es dann ja auch sein. Wird immer gewechselt. Ja. Man kann es natürlich auch mit einem Trockenrasier machen lassen, aber das gibt dann immer so ein paar Pickelchen. Jetzt sind wir natürlich alle gespannt wie ein Flitzebogen, wie du nun unten herum beispielsweise zur Zeit oder nach diesem Besuch bei dem Friseur ausgesehen hast, wie du aussiehst. Also das erste Mal, da habe ich mir nur Farben reinmachen lassen. Welche? Grün und Blau gemischt, weil meine Freundin sich das immer gewünscht hat. Sie meint, das turnt unser Sexualleben an. Aha. Ich war ja am Anfang nicht so ganz dafür. Nun, okay, das war am Anfang, waren das die Farben. Und jetzt? Ja. Wie siehst du jetzt aus? Jetzt lasse ich mir mittlerweile auch mal so sogenannte Toupets anbringen. Das ist ja abgefahren. Toupets am, wo, an welcher Stelle? Unten am Schambereich. Direkt, ja, das ist mir klar. Ach da, direkt, ja. Also nicht am Hodensack, kein Toupet? Nein. Direkt darüber. Ja. Und zwar läuft das so ab. Es gibt ein Kleber. Der ist extra für Schamhaar bedacht. Der wird auf die Haut aufgetragen und dann setzt der Intimfriseur einige Federn an. Das sind so ungefähr wie Vogelfedern, nur ein bisschen kürzer. Aha. Und nur ein bisschen kürzer. Und die sind sehr, sehr geschmeidig, also sehr weich vor allem auch. Und das kann man auch ganz normal pflegen, waschen und duschen? Nein, das ist nur für eine Nacht gedacht. Ach so, für eine Nacht. Das ist nur für eine Nacht gedacht. Aber es ist ein unglaubliches Gefühl. Man lässt sich diese Teile ankleben. Hast du denn jetzt im Moment auch so ein Teil dran? Ja. Hast du dran, ja. Ganz genau, das habe ich auch. Das ist aber nur eine Überraschung für meine Freundin, die heute Abend von der Arbeit kommt. Also. Sei froh, dass du jetzt nicht mein Gast hier bist. Du müsstest jetzt die Hose runterlassen, ist dir klar, ne? Ja. Ja, natürlich. Wir sind natürlich alle gespannt, wie sowas aussieht. So ein angeklebtes Toupet da oben über deinem besten Stück. Wir können das ja alle nur erahnen, aber es wird natürlich ganz nett sein. Mike, was kostet denn so eine Friseurbehandlung beim Charme-Intim-Friseur? Also es kommt drauf an, wenn man sich nur Farbe reinmachen lässt, dann kostet das so 40, 50 Mark. Mhm. Ja, auch schon. Und wenn toll. Man sich so ein Toupet ansetzen lässt, dann kostet das so ca. 80 Mark. Das ist auch schon der Höchstpreis. Ist aber auch eine Stange Geld, ne? Ist eine Stange Geld, vor allem wenn man in der Ausbildung ist, kann man sich das nicht jeden Aber Tag leisten. Du und ihr lasst euch den Spaß etwas kosten. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Und das ist jetzt die Überraschung für deine Freunde, was du jetzt gerade... Ja, und wann wird's präsentiert? Ja, ich denke mir mal, wenn sie gleich so gegen 1:30 von der Arbeit kommt, aus dem Krankenhaus, dann werde ich mich auf jeden Fall schön vorbereiten, mich schön noch auf dem Bett legen. Also ich denke mir mal schon, dass sie sich freuen wird. Schade, dass wir nicht dabei sind. Ich danke dir sehr herzlich für die Schilderung. Ja. Ist sehr interessant. Und schöne Grüße auch nach Dorsten. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, wie die Dorstener und Dorstenerinnen, wie man das sagt, wie die alle rumlaufen, ne? Wenn man da so ein Röntgenauge hätte, wer weiß. Also ich kann nur sagen, der Laden, der geht gut. Der geht auf jeden Fall gut. Mike, alles Gute, grüß die Freundin. Ja. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, auch über andere Dinge als Intimfrisierereien oder sowas, Telefonnummer 0800 567 8111. An dieser Stelle vielleicht auch jetzt schon mal ein Hinweis für nächste Woche. In der Nacht von Montag auf Dienstag fällt diese Sendung aus, sowohl im Radio als auch im Fernsehen, weil hier in Nordrhein-Westfalen Feiertag ist. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben wir Promi-Besuch, Prominentenbesuch. Max Schautzer ist hier bei mir, sitzt neben mir und er stellt sich euren Fragen und euren Anmerkungen. Ihr könnt euch eine ganze Stunde mit ihm unterhalten und vielleicht das erfragen, was ihr immer schon mal von Max Schautzer wissen wolltet. Nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Max ist dran, 21 Jahre. Hallo. Ja, nach Max schaut sich das. Ja, genau. Als hätte ich es geahnt. Ich hatte noch gar nicht hingeguckt. Heißt du wirklich Max? Ja, Max heiße ich. Ich finde Max einen sehr netten Namen. Ja, finde ich auch. Vor allem, ich heiße Max, bin ich Maximilian. Da bin ich sehr stolz drauf. Du heißt wirklich Max, ne? Ja, Gibt es da noch Menschen, die dich Maxchen nennen? Ja. Und das magst du gar nicht? Ach, geht so. Muss nicht immer sein. Aber ich finde es schön, Max. Ja, folgendes Thema. Nicht so spektakulär wie mein Vorredner, aber es geht um das Glück bei den Frauen. Und das ist da. Da habe ich ziemlich gar keins. Ach, du Arme. Du klingst so nett. Ja, deswegen wundere ich mich auch. Also bin ich. Warum hast du kein Glück bei den Frauen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ja. Ich bin 21 Jahre alt, ja. Mache eine Ausbildung. Komm, wir wollen uns dich mal vorstellen. 21 Jahre alt, schönen Namen hat er, schönes Alter. Wie groß ist er? Ich bin 2,3 Meter. 2,3 Meter, also ein richtiger Kerl. Ja, genau, und kein so Spargeltarzan oder so. Wunderbar. Also ich bin nicht fett, ich bin nicht dürr, schönes Mittelmaß. 2,3 Meter. Und ja. Wie viel wiegst du? 107, 108 Kilo. Ja, genau, also ein stattlicher junger Mann, ne? Ja, genau. Also stattlich mache ich gar nicht, aber. Haarfarbe? Braun, schwarz, so in die Richtung dunkel halt. Braun. Wie lang sind die Haare? Relativ kurz. Nicht so kurz wie deine, ein bisschen länger. Bisschen länger. Augenfarbe? Ja. Zwischen grau, grün. Grau-grün. Sowas tendierend. Ja, ich habe das auch. Ich habe eher so. Eine so, Mischung. Ja, auch so eine Mischung, so eine Grünmischung. Ja, genau. Grau-Grün. Was ist denn noch interessant zu erfragen? Ich Zähne, hast du schöne Zähne? Ja, klar. Na klar. Ja, oder was heißt schöne Zähne? Na, ist okay. Also du hast nicht überall eine Zahn, an jeder Ecke eine Zahnlücke. Also es ist alles so da auch im grünen Bereich, was die Zähne angeht. Ja, genau. Und ich kleide mich auch relativ gut. Also ich kleide mich nicht unbedingt so trendy mit Baggy-Hosen oder sowas, aber ich kleide mich wirklich gut, finde ja. ich. Max, ich kriege gerade eine Nachricht auf meinem Bildschirm. Da schreibt mir jemand rein, ich nehme ihn. Wer war das? Also bisher bin ich ganz begeistert. Ja. Sind wir ganz begeistert von dir. Du müsst ja weitergehen. Nee, ich spiele Handball zum Beispiel. Ich bin in der Ausbildung. Ich habe wirklich sehr viele Freunde. Handball höre ich nicht so gerne, dass du Handball spielst. Ja, du bist aus Gummersbach. Ja, ich bin ein gebranntes Kind. Aber darüber sehe ich jetzt mal hinweg, dass du Handball spielst. Ja, mein größter Erfolg war mein Kreismeister. Also so gut war ich dann auch nicht. Gut, weitere Hobbys. Ja, weitere Hobbys. Also ich mache Ausbildung zum Hotelfachmann. Ich interessiere mich für Whisky, schottischen Whisky, speziell für Weine, für alles, eigentlich ganz normale Themen, für Politik ein bisschen. Also was ist dein Lieblingswein? Lieblingswein, also ich stehe auf südafrikanischen Wein, aha. Cabernet Sauvignon. Aha. Das ist ganz schön. Ja. Ich mag diesen Dr. Häger, kennst du den? Deutscher Rotwein. Dr. Häger? Sehr, sehr lecker. Klingst du nach Arznei? Nein, nein, nein. aber wir wollen nicht über die Weine weiterreden. Nee, wir wollen über dich weiterreden. Hotelfachmann, Fachmensch, ne, steht an. Was machst du so, wenn du nicht Handball spielst? Wie vertreibst du deine Freizeit? Was treibst du in der Freizeit? Ich gehe mit Freunden natürlich abends weg. Disco-Gänger bin ich nicht so groß. Klar, ab und zu geht mal hin. Kneipen, Kino, Live-Musik, ganz normale. Also nichts extra. Nee, aber das heißt, du gehst unter Leute, ne? Auf jeden Fall, definitiv. Lebst du alleine oder noch zu Hause? Ich oder? Lebe ganz alleine, zwar bei meinem Opa im Dach, aber... Bei dem Opa im Dach. Also das sind drei Stockwerke. Eigene Wohnung. Ja, genau. Du sagst, du hast nicht so viel Glück bei den Frauen. Gar keins. Gar keins? Noch nie gehabt? Noch nie gehabt. Nein. Doch. Jetzt muss ich mal ganz vorsichtig fragen. Hast du gar noch nie eine Frau geküsst? Jupp. Ehrlich? Jupp. Dann will ich gar nicht weiterfangen. Du hast natürlich dann noch nie mit einer Frau geschlafen. Ja, oder? Das erfolgt sich daraus. Nee, nicht unbedingt. Ne? Es gibt ja, nee, auch, klar, ja, selbstverständlich, aber... Ich glaube es nicht, Max. Ja, ich auch nicht, deswegen rufe ich an. Du bist ein toller Typ. Ja, danke schön. Ja, ehrlich. Ja, wieso hast du denn schon irgendwelche Vorstöße unternommen? Ja, diverse. Also ich habe es jetzt mal neulich nachgezählt und es waren, also so in der Zeit, wo man es halt mal ein bisschen intensiver versucht, so, was ich habe im 16., 17. Lebensjahr, waren seitdem 7 Frauen und es waren 7 astreine Körbe, also da kann ich gar nichts anderes sagen. Astreine Körper? Körbe. Körbe, achso. Astreine Körbe. Also da habe ich keine Chance gehabt. Na, 7 Körbe ist aber auch noch nicht so viel, muss ich sagen. Ja also, gut, aber ich denke mal, wenn man sich wirklich in jemanden verliebt, dann ist es nicht eine Woche die, eine Woche die, eine Woche die, sondern man muss den ja auch irgendwo ein bisschen kennenlernen und was von dem halten. Wie weit bist du denn an die Frauen rangekommen? Ja, Gespräch und so, dann habe ich... Auch schon mal getroffen dann? Ja, klar. Wo kennengelernt? Von Schule bis Freundeskreis, alles Mögliche. Ich meine, du lernst doch wahrscheinlich auch in deinem Arbeitsumfeld viele nette Mädels kennen, ne? Ja. Aber ja gut, sagen wir so, auf Arbeit versuche ich das so relativ rauszuhalten, weil ich finde, also da versuche ich meinen Job zu machen. Ich bin da relativ ehrgeizig und möchte also private Sachen ein bisschen außen vor lassen. Klar verstehe ich mich mit vielen gut, aber so im Geschäft. Warst du denn schon mal in eine Frau so richtig verknallt? Ja, gerade die 7-mal. Ja, 7-mal so richtig intensiv verknallt? Ja, richtig, wirklich. Wie lange hat es denn dann jeweils immer gedauert, bis du gemerkt hast, nee, die wollen mich nicht, das funktioniert nicht. Eine Woche, zwei Wochen, einen Monat oder wie lange? Wie lange hast du gebaggert? Ja, gebaggert habe ich so immer so circa bis in einen Monat lang von der Länge her und wirklich alles dabei, von Rosen schenken bis Briefe schreiben. Also richtig die klassische Nummer. Ja, genau. Das klassische Programm abgespult. Ja gut, ist nicht so richtig, okay, im Buch nachgelesen, was kommt jetzt, aber... Nee, aber schon so nett ja, gemacht. Genau, ja, genau, versucht halt einfach. Wie haben die das denn begründet? Haben die irgendwas mal Konkretes gesagt? Die Durchschnittsbegründung ist, du bist super nett, ich möchte dich als Freund unbedingt behalten, aber... Ach, das ist ja dämlich, ne, ja, wenn man sowas genau, hört. Du sagst. Wenn ich sowas schon mal gehört habe früher, dann hätte ich an die Wand springen können. Ja, genau. Na klasse, als Freund. Kann man sich auch nichts verkaufen dann, nee, ne? Gar nicht. Bist du dann mit denen noch weiter in Kontakt geblieben oder hast du dann gesagt, nee Mädels, also wenn schon nicht so, dann noch gar nicht? Ja, relativ, kommt natürlich ganz drauf an, wenn es jemand, was ich aus der Schule war oder so, dann hat man natürlich noch Kontakt, aber wenn es jetzt jemand war, den man, was ich von außerhalb kennengelernt hat oder sowas, dann... Max, vielleicht, ich weiß es ja nicht, ich mutmaße jetzt mal so ganz einfach, vielleicht sind Frauen ja auch gar nicht dein Ding. Nein. Das wurde ich schon vorher gefragt, aber ich glaube, da bin ich schon heterosexuell veranlagt. Vielleicht sind es ja doch die jungen Männer. Nee, das hat mich bis jetzt nicht gerade nicht so glaubwürdig. Also. Was machen wir denn mit dir? Ich kann es eigentlich nicht glauben. Gib mir Tipps. Was mache ich falsch? Das weiß ich nicht. Also du siehst offensichtlich sehr, sehr gut aus. Ja gut, ich bin jetzt nicht Johnny Depp. Oder nein, aber du bist ein Vielleicht untertreibe ich jetzt auch. Ein durchschnittlich aussehender, aber durchaus netter junger Mann. Der alles andere ist als irgendwie verkorkst oder gehemmt und was alles. Also ein Fehler, der mir immer vorgehalten wurde, ist, dass also meine Ansprüche an die Frauen immer relativ zu hoch waren. Also damals vielleicht schon. Wie hoch sind die denn? Ja gut, was heißt, wie hoch sind sie? Also ich bin da ganz ehrlich, zuerst muss sie mir einfach optisch gefallen. Na logisch. Das ist ja ganz klar. Aber es kann ja nicht immer Claudia Schiffer sein. Nein, das muss natürlich gar nicht sein. Also ich habe wirklich auch schon von mehreren was gewollt, wo andere Leute gesagt haben, voll Kuckuck oder ja, die würde mir halt nicht unbedingt gefallen. Max, vielleicht solltest du insofern das vielleicht nicht so ganz hochschrauben, dass du dir vorstellst, wenn du dich jetzt in eine Frau verliebst, muss das ja nicht gleich die Frau fürs Leben sein. Ja, ich glaube, das könnte so ein bisschen so Richtung Knackpunkt sein. Ne? Dass, ja. Dass ich das mir immer so ein bisschen vorstelle, dass er halt dann wirklich auf der 100-Punkte-Skala mindestens 99... Damit blockierst du natürlich sehr viel selbst bei dir. Das kann gut sein. Jetzt geht es ja erstmal darum, ein bisschen Erfahrung zu sammeln, sich ein bisschen in die Mädelswelt hineinzuleben, in die Erotikwelt reinzuleben, mal mit einer Frau zu schlafen, Sex zu haben, Mensch. Ja, wäre nicht schlechter. Ja, aber hallo, das muss ja doch alles schon platzen in dir und um dich herum. Jo. Jo, ja. Und da muss es nicht gerade die 100-prozentige Frau sein. Sondern wenn das eine oder andere stimmt und du das ganz nett findest, lass dich doch mal drauf ein. Ja gut, aber das ist... Lass dich doch mal auf so einen One-Night-Stand an. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, aber da stellen sich also bei mir zwei Fragen. Erstens mal One-Night-Stand. Ich meine, es muss ja immer auch die Frau irgendwie ein bisschen Signale zeigen. Ja klar. Also, da habe ich bis jetzt halt auch noch nicht relativ viel mitbekommen. Vielleicht sehe ich das gar nicht oder so, aber also ich weiß nicht. Vielleicht bist du aber auch... Es kann ja sein, dass du jetzt hier in diesem Gespräch so ganz normal und auch recht pfiffig wirkst. Und du bist, wenn du einer Frau gegenüberstehst, vielleicht ganz schüchtern. Kann ja auch sein, dass du gar nicht... Ja, also da werde ich dann schon relativ schüchtern. So ist nicht, aber so, wenn man dieses normale Eis gebrochen ist und man sich dann kennt oder so, dann bin ich also wieder relativ normal. Ich ahne jetzt schon die Flut an Faxen, die wir bekommen. Wo wohnst du denn? In Stuttgart. In Stuttgart, ja, das habe ich ein bisschen an der Sprache schon. Im Herzen des Schwabenlandes. Mitten in Stuttgart. Also, Max, ich glaube, dass du die Ansprüche ein bisschen unterschrauben solltest. Ja, aber da ist dann halt wieder das Problem, wie du gesagt hast, ein One-Night-Stand, ich weiß nicht, wenn man dann halt gerade vor diesem Problem steht, erste Frau zu haben, die sollte ja schon was hermachen, so ist ja nicht. Ja, du sollst sie natürlich geil finden, aber du musst nicht gleich mit ihr in Rente gehen wollen. Ja, nee, das so weit bin ich, glaube ich, mittlerweile auch schon. Also so gewisse körperliche Reizmuster da sind und sie durchaus auch so ganz okay ist, würde ich mich schon mal darauf einlassen. Dann ist nämlich auch ein Eis gebrochen, vielleicht passieren dann noch ganz interessante Dinge mit dir. Und sei mutig, ne? Das ist das A und O. Das ist immer so gut gesagt, aber ich finde immer, man muss halt immer irgendwo die Frau erstmal ein bisschen so kennenlernen. Ja, naja, sicher. Man darf nicht mit der Tür so ins Haus fallen. Ja, manchmal kann man das aber auch. Also manchmal kann man auch wirklich ganz, ganz klar herausfragen, willst du mit mir schlafen? Das geht auch. Naja. Doch, lass es dir gesagt sein. Das finden manche Frauen richtig gut und richtig abgefahren. Dieses ewige Gequatsche und Gerede nachts an den Theken und dann kriegt doch nichts bei rum, dann lieber auch mit der Tür ins Haus fallen. Ich schlage mal Folgendes vor. Du bist mir jetzt absolut eingebrannt in meinem Kopf. Max aus Stuttgart, der nette Max aus Stuttgart. Du rufst bitte sofort an, wenn du eine Frau nur geküsst hast. Und kann man einfach. Ne? Und wir alle sind ganz gespannt, wie du das gefunden hast, eine Frau zu küssen. Ja, das wäre ja mal nicht schlecht. Und wenn es dann noch weitergegangen sein sollte, sind wir natürlich noch gespannter. Ja, selbstverständlich. Also, Max aus Stuttgart, der noch keine Frau mitbekommen hat, obwohl er so ein super netter ist. Wir drücken die Daumen. Wenn hier irgendwas ankommt, du wirst von uns informiert. Ja, wäre super. Und ich wünsche, dass wir bald wieder in Kontakt kommen. Ja, ne? Wäre nicht schlecht. Tschüss, Max. Ja, tolle Sendung übrigens. Dankeschön. Ich schaue es echt gerne an. Tschüss. Max, wir müssen noch eine Frau finden, eine nette Frau für Max aus Stuttgart, für Maxchen, für so einen netten. Björn ist dran, 18 Jahre. Hallo. Ja, hallo, ich bin leider keine Frau. Ja. Also dich können wir nicht vermitteln. Nee, ein Glück. Was ist denn dein Thema? Ich war am Mittwoch in der Schule und ich war auf Toilette und als ich da wieder kam von der Toilette, also als ich, wie soll ich sagen, groß gemacht habe, sah ich in der Toilette, dass da Blut drin war. In der Toilette? Ja, also in beim Ausscheiden drin, ja. Also von dir Blut, oder wie? Ja, von mir Blut, ja. Ich ging sofort zu meiner Klassenlehrerin und fragte sofort, was ich da machen könnte. Ja, und sie hat gesagt, ich soll sofort zum Arzt gehen. Also du hattest Blut im Stuhl, ne? Genau. Ja, ja, und ich, und sie hat gesagt, ich soll sofort zum Arzt gehen, weil ich auch sofort machte. Der Arzt hat mir Urinprobe abgenommen, Stuhlprobe abgenommen und was noch alles dazugehört. Und da am Freitag, also jetzt, kam das Ergebnis wieder vom Labor und er hat gesagt, dass ich Krebs habe. Also Magen-Darm-Krebs. Wie nur aufgrund einer Urin- und Stuhlprobe? Ja, also er hat noch ein bisschen mehr gemacht, also hat man mit dir eine Darmspiegelung gemacht, eine Magen? Auch das, ja. Ja, schon. Also ich war schon mal da gewesen, vor ungefähr halbes Jahr war ich da gewesen und hat schon mal untersucht, aber da konnte mir noch nichts feststellen. Und jetzt hat er alles gemacht mit dem Untersuchen. Ich weiß nicht, was ich da alles sagen soll, also Blut untersuchen und was war denn das für ein Arzt überhaupt? Das ist ein Allgemeinmediziner? Ein Facharzt, ja, Allgemeinmediziner. Mein Hausarzt. Und da bin ich hingegangen. Also nochmal, was hat er genau mit dir gemacht? Urinprobe, Stuhlprobe, dann hat er, ich weiß nicht, wie es heißt, Magenspiegel oder so ähnlich. So, kann man so ein... Also in der Regel du bist zu ihm hingegangen und er hat das sofort gemacht, alles? Ja, nicht sofort alles, aber nach der Zeit, also ich habe, aber alles am einen Tag. Also am Mittwoch war der Vorfall mit dem Blut. Genau. Und du warst wann beim Arzt? Wann war ich da? Zu 10 Uhr war ich da. Am gleichen Tag noch? Ja. Und an dem gleichen Tag hat er diese ganzen Untersuchungen gemacht? Ja. Das ist in der Regel nicht möglich, Björn. Man kann nicht sofort eine Darmspiegelung machen. Die muss eingeleitet werden, vorbereitet werden. Aber ich hatte vorher schon eine weißflüssiges Getränk gehabt. Muss es trinken. Ja, und dabei muss ich warten. Ein paar Stunden, ich weiß nicht wie lange. Dann hat er mir das gemacht. Hat er denn Gewebeproben auch entnommen aus dem Darm? Gewebeproben? Weißt du nicht. Na, er hat zu viel gemacht, also ich kann nicht nachvollziehen. Na gut, ja. Und er hat dir jetzt die Diagnose gesagt, dass du Krebs hast? Nein, dem noch nicht. Er hat gesagt, es muss noch alles untersucht werden im Labor. Und heute hatte ich einen Termin gehabt und das kam alles wieder vom Labor und die Antwort von ihm war, dass ich Magen-Darm-Krebs habe. Ich weiß gar nicht, was ich meinen Eltern so sagen soll, was ich habe. Die wissen das gar nicht? Nein, also außer meine Freundin. Was hat der Arzt dir denn weiter gesagt? Wie weit die Krankheit fortgeschritten ist, zum Beispiel? Hat er irgendwas dazu gesagt? am Anfang, man kann das operieren lassen und die Operation ist 50-50. Das heißt, 50% kann es ganz weg sein, mhm, oder 50% kann es abgenommen werden, aber es kann nach einer Zeit wiederkommen. Mhm. Und ja, und wenn das wiederkommt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, was hat er dir denn geraten, wie du jetzt auch medizinisch weiter vorgehen sollst, therapeutisch? Ja, ich soll mich auf eine Operation gefasst sein. Mhm. Ich, anders kann er mir nicht helfen. Er würde mir auch selber wie er es an einem Tag mir helfen, also sofort helfen. Aber es geht nicht. Ich muss mich davor vorbereiten, wenn ein... Wie meinst du, er würde selber an einem Tag helfen? Ja, also er würde, wenn etwas ging, so irgendwie Medizin geben oder irgendetwas, aber das geht nicht. Mhm. Oder eine Salbe oder was auch immer. Aber, mhm, aber das kann er nicht machen. Er muss das wegoperieren. Mhm. Pass mal auf, Björn, wir machen mal Folgendes. Das ist ja für dich ein ziemlicher Schock, ne? Ja. Das kann man wohl sagen, wenn man mit 18 Jahren so etwas gesagt bekommt. Ich möchte, dass du ausführlich und eingehend jetzt mit meiner Psychologin, mit Annette, darüber redest. Ja. Eingehend. Die Annette wird sich auch richtig Zeit dafür lassen. Das machen wir nicht jetzt hier in aller Öffentlichkeit. Nee. Bitte leg mal auf und die Annette ruft dich gleich dann zurück. Ich hätte eine Frage. Mhm. Ich zwei Dinge und zwar. Erstens kann ich alle Autogramme. Klar, ja. Die Annette wird gleich deine Adresse aufschreiben und dann geht das. Und noch eine Frage, wenn du zu Stefan Grab gehst, du wieder, kannst du wieder ein Autogramm von ihm geben? Ja, na, du hast vielleicht jetzt Sorgen, du. Aber das mache ich natürlich gerne. Das mache ich gerne. Wir haben ja dann auch deine Anschrift und wir werden das dann an dich schicken. Ja. Ja? Leg mal auf und wir rufen dich gleich zurück. Okay, danke. Lieber Björn, alles Gute. Tschüss. So. Jetzt haben wir 1.27 Uhr und das ist, glaube ich, die allerbeste Zeit heute für Marcel. Marcel ist 22 Jahre alt. Mahlzeit, Jürgen! Ja, mein Gott, schreist du. Oh, sorry. Ich zucke ja völlig zusammen hier. Nein, musst du auch gar nicht. Marcel! Ja, aber ich komme aus Hüsten. Also? Erstmal einen herzlichen Glückwunsch an deine Sendung. Woher kommst du? Aus Hüsten. Aus Hüsten? Ja, Hüsten, Arnsberg. Ach, Arnsberg. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ne, an deine Sendung. Dankeschön. Okay. Arnsberg liegt doch... In Sauerland. Sauerland, ne? Genau. Ja. Da hatte ich ja neulich so einen wunderschönen Anruf. Jetzt habe ich allerdings das Dorf vergessen. Ein Mädchen rief an aus einem Dorf. Aber das Olpe? Nee, ach, Olpe. Ja, weiß ich doch Olpe nicht. Olpe ist ja eine Stadt. Dorf gibt es genug Herdring geben. Nee, ein ganz kleines Kaff. Egal. Ja, nein, erstmal schön Gruß also von den Natursteinkombinat Effenberg und Hubble. Das sagt mir überhaupt nichts. Ja, aber es ist ja nun mal so rein. Optisch und rein. Okay. Hauptsache, du hast verstanden. Ja, ich weiß. Mein Thema ist eigentlich Simson. Simson? Kennst du Simson? Simson? Simson? Simson ist ein Moped. 50er. Ja. Und ich wollte eigentlich nur mal so einen kleinen Aufruf starten. Und zwar, was heißt Aufruf? Und zwar, ich bin der Meinung. Ich dachte, das wäre ein Bär, Simson. Nein, Simson ist kein Bär. Das ist ein. Sag mal so, das ist ein 50er. Ein 50er Jahre Moped. Das ist das, ja? Ein Moped. Ja. Ja. Das ist das Idol zu Herkules in Deutschland, sag ich mal. Das kommt aus dem Osten, aus Suhl, die Simson. Ja. So. Und du kennst ja den Trabi, der stirbt aus. Ja, kenn ich. Der Trabant stirbt langsam aus. Der lebt keiner mehr. Bloß Simson ist Kult geblieben. Das ist hier der absolute Renner. Gibt's denn Simson noch zu kaufen? Offiziell nur von unseren Gebrauchten. Neu kriegst du die auch nicht mehr, glaube ich. Ja, ja. Ja. Und ich will einfach nur mal so sagen, ne, die Dinger, die halten ihre 50.000 Kilometer aus. Ist ja ein Ding. Rennen wie eine Henne. Rennen wie eine Henne. Ja, ist so. Also du hast so ein Ding. Ich sag nur eins, die haben hier so einen kleinen Club, das ist die fliegenden Schwalben. So nennt ihr euch. Ja. Und ihr habt alle Simsons. Ja, zum Teil. Und da brettert ihr durch Sauerland. Ja. Und verschreckt die armen Bauern im Sauerland. Nein, das nicht. Wir fahren zum Steinbruch. Da gibt es noch so einen Olli, der fährt mit der Simson. Nein, auf jeden Fall ist es... Das ist Kult, ne? Ja. Und wer sowas hat, das ist ein Fahrgefühl wie auf Route 66. Ja, kann ich mir auch... Wir fahren mit der Harley. Ja. Und wir träumen mal davon, mit der Simson da lang zu fahren. Ja, das ist doch ein guter Plan, mal nach Amerika damit zu schiffen. Einfach finde ich schade. Ich bin heute nicht dein Stammgast. Den hast du noch freigelassen neben dir. Oder was hast du am Anfang gesagt? Was? Stammgast? Freigelassen? Ja, du hast doch so einen Gast heute eingeladen. Nee, heute nicht. Nächste Woche. Ach, nächste Woche. Kennst du Max Schautzer? Ja, hab schon was von gehört. Ja, der ist hier nächste Woche. Ja, bin mal gespannt. Vielleicht legst du mal den die fliegenden Schwalben ein. Also, du... Ja, nein, ich wollte mal sagen, Leute, lasst euch nicht von den Herkules-Fahrern runterbuttern. Oder ich will ja keine Werbung machen. Na, ist egal, kannst du machen. Also nicht von den Herkules-Fahrern runterbuttern lassen. Du brichst eine Lanze für Simson. Genau. Simson, ne? Ja. Ja. Und ich sag dir das ist das beste Mobil, was es gibt. Ich glaub's dir. Ja. Also ich werde demnächst mal auf der Straße ein Auge drauf werfen, wenn ich Mopeds vorbeifahren sehe. Ich komme nicht aus Köln, aber ich würde dich gerne mal besuchen kommen. Ja, komm doch mal vorbei. Dann müssen wir mal gucken, dass wir alle mal hier stramm kriegen. Die sind momentan noch welche am Arbeiten. Schönen Gruß dahin. Das wäre natürlich ein feiner Auflauf, wenn ihr alle mit euren Simsons mal hierher kämt und mich von der Sendung abholen würdet. Ja. Können wir nochmal drüber sprechen. Wir müssen gucken. Jürgen. Marcel. Ja. Grüß die Jungs. Grüß dich. Wir fahren jetzt mit. Fahrt vorsichtig. Wir hören alle mit. Ja, fahrt vorsichtig. Wir fahren, ja. Und ich grüße überhaupt das ganze Sauerland im Moment. Ja, genau. Und Arnsberg. Und Arnsberg. Jürgen. Tschüss zusammen. Eine Sendung, ne? Tschüss. Ciao. Tschüss. 1:31 Uhr und 40 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Überzogen, 1:33 und 23 Sekunden. Hier ist Radio 1 live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht sind wir frei für alle eure Anliegen und Themen. Wenn ihr mit mir reden wollt, die Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei. Und die Faxnummer 0800 5678 110, kostenfrei. Nathalie und Nicole ist da irgendwo auch im Hintergrund. Erstmal Nathalie, 18 Jahre. Ja. Ne? Ist hallo, so. Hallo, Domian. Hallo, Nathalie. Hallo. Also... Euer Thema. Mein Problem ist, also, ich und meine Freundin Nathalie, wir haben, also, sie hat einen Freund. Mhm. Und, also, sie ist in meinem Alter, sie ist auch 18. Mhm. Und ihr Freund und mein Freund, die kennen sich schon auch ganz lange. Mhm. Und wir sind halt beste Freundinnen und haben die einander vorgestellt auch. Ja, und vor einiger Zeit, also ungefähr vor einer Woche, sind die beiden zu uns gekommen. Die beiden Jungs? Ja. Mhm. Also ihr Freund und mein Freund. Mhm. Und haben uns gesagt, dass sie mal ein Vierer ausprobieren wollen mit uns. Und wir sind strikt dagegen. Mhm. Nur die drohen uns, dass wenn wir das nicht mitmachen, dass sie dann Schluss machen. Mhm. Nur die Sache ist die, dass, okay, wenn wir jetzt so kurz miteinander zusammen wären, aber... Ich bin mit meinem Freund über 2 Jahre zusammen und sie auch mit ihrem fast 3 Jahre und das ist das Problem. Und wir wissen nicht. Erstmal die Frage, nehmt ihr diese Drohung wirklich ernst? Dass die Jungs Schluss machen, wenn ihr euch nicht auf diese... Also bitte? Dass die Jungs Schluss machen, wenn ihr euch nicht auf diese Sache einlasst? Ja, also das, die meinten das ziemlich ernst. Hast du denn zum Beispiel mit deinem Freund dann auch nochmal unter 4 Augen darüber geredet? Ja. Und er hat ihrem Freund davor noch gesprochen. Mhm. Jetzt habe ich, es war gerade so eine kleine Störung. Du hast mit deinem Freund darüber geredet, unter 4 Augen. Ja. Mhm. Und war er da genauso strikt und hat gesagt? Ja. Mhm. Nochmal andersrum gefragt, warum habt ihr beide keinen Bock darauf? Also, das ist für uns, also ich liebe meinen Freund und sie liebt ihren Freund auch und wir könnten uns sowas überhaupt nicht vorstellen. Nein. Also, wir möchten das auf gar keinen Fall machen und wir sind uns da auch einig. Nathalie, gibst du mir die Nicole auch mal eben? Ja, ich habe ihr schon eben gerade gesagt, sie möchte nicht so gern, sie traut sich nicht, aber ich kann sie nochmal fragen. Einen Moment, ja? Einen Moment. Jetzt geht Nathalie irgendwo hin. Ich dachte, Nicole würde daneben sitzen. Aber wahrscheinlich sitzt Nicole im Nebenzimmer. Hallo. Habe ich Nicole dran? Ja. Hallo? Ja, Nicole, klasse. Ich dachte, du hättest ein bisschen Schiss, aber nun bist du dran. Das ist sehr schön, freue ich mich. Ja. An dich auch nochmal die Frage. Wieso hat dich das so entsetzt, dass die beiden Jungs das vorgeschlagen haben? Warum möchtest du das nicht? Ja, weil, weiß ich auch nicht. Nathalie ist meine beste Freundin, ne? Mhm. Und ich meine, das ist so ein Tabu, irgendwie das, das Tabu, dass ich mich an, dass sie mit ihrem Freund und sie mit meinem Freund. Ne? Was meinst du denn, was in den Jungs da vorgegangen ist, dass die das nun plötzlich so vorschlagen? Haben die es überhaupt plötzlich vorgeschlagen oder hat dein Freund so etwas schon mal angedeutet bei dir? Nee, das kam auf einmal so. Aber ich weiß auch nicht. Hast du denn mit deinem Freund auch schon mal unter vier Augen über diese ganze Geschichte geredet? Ja, und die meinen das voll ernst. Die meinen es voll ernst. Auch dein Freund, mit dem du 2 Jahre zusammen bist, was ja eine lange Zeit ist, auch in deinem Alter, von 16 bis 18, der sagt allen Ernstes, er würde mit dir Schluss machen, wenn du dich nicht darauf einlässt, auf diesen Vierer. Ja, hör mal, ich bin fast 3 Jahre mit ihm zusammen. Fast 3 Jahre sogar, Hör mal, der hat eine, und der, dein Freund und auch der Freund von Nathalie, die beiden Jungs haben ein Rad ab. Ja, wirklich, das muss man doch so klar sagen. Also wenn ihr beide das nicht wollt, ist das doch hundertprozentig zu respektieren. Und da schmeißt man doch keine Beziehung einfach weg, nur weil die Mädels nicht so eine sexuelle Spielerei mitmachen wollen. Also ich finde es ganz schlimm, was die Jungs da machen, wenn das wirklich ernst gemeint ist. Genau. Deswegen fragte ich gerade auch ein paar Mal nach, oder haben die nur so ein bisschen auch mit Augenzwinkern euch geblufft? Nee, also für uns hörte sich das ziemlich ernst an. Wann haben die das vorgeschlagen? Vor einer Woche. Ja, und die reden fast jeden Tag davon. Schade, dass die beiden jetzt nicht hier sind. Sehr schade, ja. Mit denen würde ich gerne, mit den Jungs, aber hallo. Also es ist ja okay, wenn man sowas vorschlägt, das ist ja nicht schlimm. Aber es ist genauso okay, wenn dann die anderen sagen, nein, wir wollen das nicht und dann macht man das halt nicht. Ja. Also klare Sache finde ich, Nicole, lasst euch überhaupt nicht drauf ein, wenn, oder die, ich rede jetzt mit dir, lasst dich da drauf nicht ein. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann mach es nicht. Und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren, du hast keine Lust dazu. Und ich würde mich da nicht erpressen lassen. Und es wirft ein schlechtes Licht auf deinen Freund, wenn er das wirklich ernst meint. Wenn er eure Liebe und eure Beziehung gefährden wird oder will, weil du das nicht mitmachst. Ja, ein toller Liebesbeweis. Allerdings. Bist du dadurch auch sehr enttäuscht? Und ja, klar. Ich werde auch sehr gekränkt an der Stelle. Das ist ja was ganz Lapidares, ne? Und deshalb zu sagen, nee, dann trennen wir uns. Also lass dich da bloß nicht irgendwie erpressen. Ja. Gibst du mir die Nathalie nochmal? Ja, Moment. Tschüss, Nicole. Ja, Domian? Nathalie, hast du mitgehört, was ich gerade gesagt habe? Ja, ich habe einiges mitgehört. Ja, also ich sag's dir auch nochmal ganz klar, lasst euch nicht erpressen. Nur es ist halt schwer, weil das ist so eine lange Zeit, dass wir mit denen zusammen sind und dann auf einmal, wenn wir jetzt Schluss machen, also es ist schon... Man möchte zwar nicht und wir Nathalie, aber was ist, wir möchten das nicht, nur dann überlegt man natürlich und... Nein, aber ihr könnt das doch nicht nur machen, nur weil die das wollen und denen zuliebe. Ich finde das, ich habe gerade schon gesagt, dass das spricht nun wirklich nicht für diese Jungs, dass die euren Wunsch so wenig respektieren. Wie, guck mal, was für eine Missachtung daraus spricht, wenn die euch androhen, euch zu verlassen, nur weil ihr das nicht mitmacht. Finde ich sehr schlimm. Ich habe gerade zu Nicole auch gesagt, ich wäre da sehr verletzt und sehr gekränkt, wenn das jemand mit mir so machen würde. Ja, wir sind auch sehr verletzt und nur weil es waren ja nie irgendwelche Andeutungen dafür, die Beziehung bei mir und bei ihr, also das lief ja immer super und es, ich weiß nicht. Umso schlimmer. umso schlimmer, wenn das alles super lief bis zum Schluss und du den Eindruck hast, dass ihr euch sehr lieb habt, ja, ihr beiden. Und jetzt kommt der Typ mit so einem Ausspruch, wenn du keinen Vierer machst, dann gehe ich. Das ist doch vollkommen Banane. Vollkommen Banane. Und lasst euch da bloß nicht drauf ein und geht kein Stück von eurer Meinung weg, wenn das wirklich eure Meinung ist. Und das scheint so zu sein. Ja, okay. Ne? Mhm. Also nicht runterkriegen lassen. Ja. Alles Gute. Ja, okay, tschüss, danke schön. Tschüss. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Ja, danke. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Elke, 37 Jahre alt. Ja. Schönen guten Morgen. Hallo. Dein Thema. Ja, ich finde jetzt schwer eine Überleitung, weil... Brauchst du gar nicht. Hier geht das ja immer themenmäßig Schlag auf Schlag. Also mein Sohn ist ein halbes Jahr lang erpresst worden von einem Mitschüler. Ein halbes Jahr von einem Mitschüler? Ja. Wie alt ist dein Sohn? Der ist jetzt 15 geworden. Mhm. Und wie wurde er erpresst? Es wurde ihm angedroht, es fing an mit 5 Mark, 2 Mark, 5 Mark, dann 10 Mark. Dann war plötzlich das Computerspiel weg, dann war der Rucksack weg, dann war plötzlich das Fahrrad weg. Also was hat man denn gesagt? Also du musst 15 Mark zahlen, wenn du das nicht tust, wie hat man gedroht? Dann kriegst du Zigaretten auf deine Haut ausgedrückt, dann bist du tot. Mhm. Und wer hat ihn erpresst? Ein Mitschüler, ein Jahr älter nur. Mhm. Kannte dein Sohn diesen Mitschüler vorher schon? Er ist auf eine neue Schule gekommen. Dein Sohn? Ja. Mhm. Und dort war der andere Schüler auch schon und hat auch außer meinem Sohn andere Kinder noch erpresst. Mhm. Und ja, es war ein halbes Jahr lang, wo wir, mein Mann und ich, überlegt haben, ja, was... Hier passiert doch irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas. Er hat das nicht direkt zu Hause erzählt? Nein, es kam ein halbes Jahr lang später erst raus, nachdem ein anderer Mitschüler, der auch erpresst wurde, gesagt hat, ich halte den Druck nicht mehr aus. Mhm. Und ich bin einen Mittag nach Hause gekommen, in die Pause, und habe auf dem Anrufbeantworter ein Gespräch vom oder einen Anruf vom Rektor von der Schule. Mhm. Und der sagte, ich habe sofort zurückgerufen. Ich habe gerade erfahren, dass ihr Sohn ein halbes Jahr lang erpresst worden ist. Mhm. Ich habe aufgelegt und mein Sohn sagt zu mir, so, und jetzt ist mein Leben gerettet. Das sagte dein Sohn, und jetzt ist mein Leben gerettet? Mhm. Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, also ich hätte euch niemals etwas gesagt. Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht. Wir waren beim Jugendamt, wir waren beim Gesundheitsamt, da gibt es eine Jugend- und Elternberatungsstelle. Mhm. Wir waren bei befreundeten Ehepaaren, die Kinder in einem anderen Alter oder älter. Also der Junge hat alles in sich hineingefressen und ihr wusstet gar nicht, was mit dem Jungen los ist. Nein. Jetzt verstehe ich seinen Satz nicht. Jetzt ist mein Leben gerettet. Dann hätte er es doch auch sagen können. Er hat es nicht gesagt, wenn sein Mitschüler oder sein Kamerad nicht gesagt hätte, ich halte das nicht mehr aus, ich sage jetzt alles, was hier war. Und also der Junge hat richtig Todesangst gehabt, ne? Ja, und dazu noch den Druck von uns, weil wir ihm natürlich massiv auch unter Druck gesetzt haben, das kann doch nicht sein. Er kommt zum Beispiel an und sagt, ich brauche unbedingt 180 Mark. Sag ich, ja, wofür denn? Ja, ich habe 3 Videofilme aus Versehen kaputt gemacht. Wir haben zwischendurch immer wieder gefragt, ja, erpresst dich jemand? Ist irgendwas faul? Nein. Ach so, ihr seid so auf diese Richtung auch schon mal in die Richtung gekommen. Auf jeden Fall. Also wir waren bei so vielen Beratungsstellen und haben gefragt, ja, ist das denn normal, dass sich Kinder in dem Alter so verändern und so weiter? Und uns wurde überall nur gesagt, ach, Pubertät, ja, das gibt sich wieder. Erhöhen Sie mal das Taschengeld. Was ist denn jetzt mit diesem Erpresser geschehen? Vorgestern war die Verhandlung. Also es waren insgesamt, glaube ich, 5 Kinder, also Jugendliche, die erpresst worden sind von diesem einen. Wir kommen dahin zur Verhandlung und ja, der Angeklagte, ja, geht halt rein mit seinen Eltern und wir als Eltern von den Zeugen, also unsere Kinder wurden als Zeugen vorgeladen zum Aussagen und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Also die Justiz in Deutschland, die habe ich jetzt total gefressen. Wir mussten alle draußen bleiben. Ich habe zu dem Richter, keiner der anderen Eltern hat irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, wieso müssen wir denn jetzt hier raus? Wie, also ja, die alle Eltern mussten draußen bleiben? Ja, außer den Eltern von dem Angeklagten. Außer den Eltern? Und euer Sohn, durfte der rein? Musste der? Der musste praktisch wie, als wäre er das, er, nicht das Opfer, sondern der Täter gewesen. Der musste rein, wir mussten nach draußen und ich habe mich wieder mit dem Richter angelegt und habe gesagt, ja, der Angeklagte hat das Recht, seine Eltern mit reinzunehmen und wir als, als Betroffene, als Opfer, mein Sohn soll jetzt alleine da rein. Mit welcher Begründung solltet ihr denn rausgehen? Dass es eine nicht öffentliche Sitzung ist. Aber ihr seid ja nicht Öffentlichkeit, sondern ihr seid die Eltern. Habe ich auch gesagt. Aber trotzdem musstet ihr rausgehen. Wir mussten rausgehen und ich habe auch noch den Richter nochmal danach gefragt und er hat gesagt, ja, das wären halt das wäre die deutsche Justiz und die hätte einige Feinheiten. Zu was ist dieser Junge verurteilt worden? Der Staatsanwalt hat 2 Jahre Haft beantragt. Und wir haben natürlich draußen alle Mann gewartet, weil wir das Urteil hören wollten. Wir durften aber zur Urteilsverkündung nicht reingehen. Und dann sind alle anderen rausgekommen und haben gesagt, wir dürfen ihnen nichts sagen. Ja, aber dein Sohn war da auch drin, ne? In dem Lager. Bei der Urteilsverkündung war er draußen. Der war draußen. Das heißt, du weißt gar nicht, was jetzt da passiert ist, wie entschieden wurde. Also dadurch, dass wir in dem Ort auch wohnen, wo die Verhandlung war, haben wir mittlerweile auch erfahren, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Aber noch eine Zwischenfrage. Hattet ihr keinen Anwalt? Nein, als Zeuge hat man keinen Anwalt, nur als Angeklagter oder als Kläger. Unsere Kinder waren ja nur als Zeugen vorgeladen. Also auf Bewährung, 2 Jahre auf Bewährung. Ich nehme an, 2 Jahre, ich weiß es nicht. Also du bist sehr wütend, ne? Ihr seid sehr wütend. Ich bin ziemlich sauer. Zu Recht auch. Was ist denn das für eine Familie, aus der dieser Junge, der Angeklagte kommt? Also der Angeklagte ist, um Gottes Willen, ich will nicht ausländerfeindlich sein, ich bin selber mit einem Ausländer verheiratet. Das ist ein Kurde, der halt hier halt auf Asyl lebt. Der Vater ist in Kurdistan verheiratet, die Mutter ist mittlerweile abgeschoben, weil sie illegal eingereist ist. Und der Vater hat dann hier eine Deutsche geheiratet, hat sich mittlerweile wieder scheiden lassen. Und es ist meinem Sohn halt von diesem Angeklagten, von diesem Erpresser gedroht worden. Ich kenne genug Leute, die mich unterstützen und wir werden dir schon zeigen, wo wir. Heißt das denn jetzt, dass für euch die Sache eben noch nicht vom Tisch ist, sondern dass dein Sohn weiter Angst hat und ihr Angst um euren Sohn habt? Ja, seitdem wir das wussten, hat der Rektor von der Schule, hat natürlich sofort den Schüler von der Schule verwiesen, hat ihm Hausverbot erteilt und mein Mann fährt meinen Sohn jeden Morgen in die Schule und ich hole ihn jeden Mittag ab. Und gerade heute Mittag habe ich diesen Erpresser wiedergesehen, der treibt, ich sag jetzt einfach mal so, der treibt sich da rum, rund um das Schulgebäude. Und es ist eigentlich, es hat sich nichts geändert. Der ist, sagen wir das auch nochmal, der ist 16 Jahre alt, ne? Also mein Sohn ist jetzt 15. Dein Sohn ist der Erpresser, meine ich, der Täter. Der Erpresser ist 17. 17 ist der schon. Mittlerweile. Ja. Hat auch keine Schulpflicht mehr, also. Haben sich denn die Angehörigen des Erpressers, des Täters, sage ich jetzt so, in irgendeiner Weise mal versucht, mit euch in Verbindung zu setzen? Auf gar keinen Fall. Gar nicht. Der Vater von dem Erpresser, der saß vor dem Gerichtsgebäude auf der Bank und sein eigener Sohn saß oder stand bei seinem Pflichtverteidiger ungefähr 10, 20 Meter entfernt. Wir haben also wir waren da von vorgestern um 1 Uhr bis um 5 Uhr, also der Vater von dem Erpresser und der Erpresser haben nicht ein Wort gewechselt. Also euch wäre wohler, wenn dieser Erpresser jetzt hinter Schloss und Riegel säße. Ja klar, nicht nur uns, sondern auch den anderen Eltern. Den anderen Eltern auch, natürlich, ja. Denn dieses auf Bewährung, damit ist ja jetzt niemandem gedient erstmal. Nein. Und wahrscheinlich treibt er weiterhin sein Unwesen. Ja, er hat schon weiterhin Einbrüche gemacht, das ist allseits bekannt hier. Er hat auch weiterhin schon bestimmte Kreise hier besucht, wo er da irgendwelche räuberischen Delikte da gemacht hat. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollen. Schlimme Situation, für die es auch keinen klugen Rat jetzt gibt, wo man auch wirklich nur wieder in Wut gerät, wenn man das alles so hört. Warum ist unsere Justiz so, wie sie ist? Oder oftmals so, wie sie ist? Warum wird mit solchen Straftätern, die definitiv Straftaten begangen haben, so dann auch wieder human umgegangen? Warum? Warum, warum beschäftigt man sich nicht mit diesen Leuten? Ja, da passiert gar nichts. Es ist halt für uns als Eltern ganz schlimm, weil wir halt auf unsere Kinder dermaßen Druck auch wieder ausgeübt haben. Ich habe gesagt, warum brauchst du jetzt wieder so viel Geld? Du musst doch, oder warum ist das weg? Oder plötzlich, ich habe auch, als das rausgekommen ist, waren wir auf der Polizei und ich habe die Waffen gesehen, die sie diesem Erpresser abgenommen haben. Was waren das für Waffen? Irgendwelche Riesenmesser, die ich im Leben noch nie gesehen habe. Unter anderem auch haben wir später von der Polizei Sachen wiederbekommen, die uns gehört haben. Mein Sohn hat Schuhe von mir verkauft, um an Geld zu kommen, was er dem anderen wieder geben konnte. Also ich will bitte mal sagen, ich finde deinen Anruf sehr wichtig. Zum einen als Signal für andere Eltern, vielleicht hast du das auch damit bezwecken wollen, dass du hier angerufen hast, dass Eltern vielleicht noch ein sorgfältigeres Auge auf ihre Kinder haben, wenn die Kinder sich irgendwie ungewöhnlich verhalten. Ja. Es könnte vielleicht so etwas dahinter stecken. Aber man bekommt sehr wenig Hilfe, also es wurde alles abgeschmettert. Und zum anderen finde ich es immer wieder wichtig, dass diese Empörung, die ja zunehmend wirklich überall in Deutschland zu hören ist, dass die Strafmaße zu milde sind, gerade bei Gewalttätern, dass es immer wieder thematisiert wird in der Öffentlichkeit. Und wir sind ja hier auch eine kleine Öffentlichkeit. Insofern finde ich es auch sehr wichtig. Ich würde dir gerne vielleicht noch einen Rat geben, dich, aber wahrscheinlich habt ihr da selbst auch schon mal gedacht, euch doch auch mal mit dem Weißen Ring in Verbindung zu setzen. Mhm. Habt ihr das gemacht schon? Nee, wir haben es jetzt, nachdem die Verhandlung war, haben wir gesagt, da müssen wir was machen. Würde ich dringend anempfehlen, weil ich weiß, immer wieder auch aus Rückmeldungen hier aus unserer Sendung, dass der Weiße Ring wirklich eine exzellente Organisation ist. Die können auch keine Wunder bewirken, aber ihr seid mit Leuten in Kontakt, die sehr vertraut sind mit all dieser Problematik. Möchtest du vielleicht noch eine Telefonnummer haben, dann können wir dir die vermitteln. Auf jeden Fall, ich bin für jede Hilfe dankbar. Ja, dann leg mal bitte gleich auf und du wirst von uns zurückgerufen und wirst versorgt mit der Telefonnummer. Alles klar. Schönen Gruß an den Sohn. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hey, also ich weiß ja, dass wir nicht nur in Deutschland gesehen werden, sondern auch in den Niederlanden, in der Schweiz, in Österreich. Schönen Gruß nach Österreich. Aber wir werden über Satellit noch viel weiter ausgestrahlt. Und ich lese hier gerade, der nächste Anrufer ruft uns aus Spanien an. Das finde ich ja wieder sehr spannend. Roberto, 22 Jahre alt. Hallo. Hallo. Roberto, wo bist du in Spanien? Ja, in Barcelona. In Barcelona? Fast in der Innenstadt Barcelona. Das ist ja schrill. Und du kannst uns sehen, immer sehen? Ja, ich habe, als ich auf Deutschland gegangen bin, habe ich eine kleine Satellitenschüssel mitgenommen und wusste nicht, ob sie funktioniert, aber sie funktioniert hier. Jetzt lese ich aber gerade noch einen Hinweis von meinen Kollegen aus dem Hintergrund, dass man leider Gottes mit dieser Nummer doch nicht mehr aus dem Ausland hier anrufen kann, sondern man muss uns schreiben, damit wir dann zurückrufen können. Nun, ich habe nicht geschrieben, ich habe öfters angerufen und dann hat irgendwann der WDR mir erzählt, es geht nur, es hat lange gedauert, bis man mir eine Nummer gegeben hat. Aha, also du bist jetzt doch irgendwie, der normale Weg sollte dann überschreiben doch sein. Aha. Also, wie ist das Wetter bei euch, muss ich jetzt erstmal fragen. Oh, sehr schön, es ist noch schön. Also, es sind so 20 Grad nachmittags. Ja, also das ist hier auch im Moment auch ganz toll bei uns in Deutschland. Also, vor einem Monat konnte man noch baden, bis dahin. Bist du Spanier? Nein, ich bin Deutscher, auch wenn man das gerade nicht hört. Ne? Mit dem Deutsch ist es ein bisschen länger her. Ich wohne seit 2 Jahren hier. Ja, klingt's auch Roberto, klingt ja auch nicht gerade so ganz deutsch. Ja, gut, die Geschichte ist schon so, dass meine Mutter aus Spanien kommt. Ach so, also es gibt einen Einschlag. Ja, aber gut, ich bin in Deutschland aufgewachsen und dort geboren. Was machst du in Barcelona? Ich studiere hier abends und arbeite in einer Pizzeria als Job da nebenbei und abends studiere ich bei einer Akademie. Mit welchem Ziel? Ich möchte später in der Tourismusbranche irgendwas machen. Ja. Hattest du aber bestimmt auch ein besonderes Anliegen hier anzurufen? Ja. Nämlich. Gut, erstmal ein großes Lob an euch. Also Dankeschön. Ich sehe euch seit 2 Jahren, solange ich eben hier bin. Und es gibt natürlich auch solche Sendungen auch hier in Spanien, aber da würde ich mich nie trauen anzurufen, weil wahrscheinlich... Gibt es das in Spanien auch, solche Anrufsendungen? Nur nicht mit Fernsehen, nur im Radio. Nur im Radio, Nur, aber auch nicht ganz so schöne Sachen, wie man bei euch hört. Ganz so trauen sich die Leute nicht anzurufen. für solche Themen. Aber hier hast du dich jetzt getraut anzurufen. Ja, weil ich weiß, dass mein Freund niemals euch hören würde oder sehen würde. Erstens, er kann kein Deutsch. Er würde auch nie das Fernsehen einschalten. Ja. Ja, also ich habe einen Freund. Ein Spanier? Der kommt, bitte? Ein Spanier. Nein, er ist Mexikaner. Er ist Mexikaner, aha. Ich habe ihn in Mexiko kennengelernt und wollte dann auch mich entschließen, in Mexiko zu leben, aber es ist schwieriger dort. Mhm. Also haben wir uns geeinigt und wir sind dann beide nach Spanien. Ich von Deutschland nach Spanien, er von Mexiko nach Spanien geflogen, mhm, vor zwei Jahren. Mhm. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass ich gemerkt habe schon seit längerer Zeit, dass es bei unserer Beziehung so hagelt, dass es nicht mehr keinen Sinn mehr hat. Mhm. Und ich habe es schon einige Male versucht anzudeuten, wir haben Probleme. Und immer wieder habe ich aber Rücksicht drauf genommen, weil ich habe immer gemerkt, wenn ich von Problemen rede, möchte er nichts davon wissen und so weiter. Und obwohl er vielleicht jetzt schon denkt, dass... Roberto, was ist denn deine Auffassung da, also von aus deiner Sichtweise her? Was stellt denn das Hauptproblem dar? Tja, dass wenn ich irgendwas über gesellschaftliche Sachen erzähle oder so, dann es interessiert überhaupt nicht. Unsere Interessen sind so weit auseinandergegangen, das, also es ist langweilig langsam. Mhm. Liebst du ihn denn noch? Bitte? Liebst du ihn denn noch? Tja, ich kann leider nicht mehr sagen, ich liebe ihn. Mhm. Ich finde ihn so toll und es stört mich auch nicht, mit ihm weiter in Kontakt zu sein, mhm, und so weiter. Aber schlaft ihr miteinander noch? Ja, ich manchmal ja, aber nur für ihn, weil ich will ihm, immer wenn ich versuche, ihm irgendwas zu sagen, er merkt das ja auch manchmal und dann sagt, ja, was, ob ich nicht mehr will und so weiter und ob, warum nicht mehr. Wie lange geht das jetzt schon so, wie lange hast du diese Gefühle schon, so wie du sie gerade... Seit einem halben Jahr. Und einmal habe ich versucht, habe ich ihm gesagt, ich finde, es hat keine Zukunft mehr und das war schrecklich, er ist am Boden, er heult, er weiß nicht mehr, was er machen soll ohne mich, er kann noch nicht mit Licht leben und so weiter. Aber so hart das auch klingt, Roberto, ich finde, dass man sich von solchen Reaktionen nicht beeindrucken lassen darf, wenn man so empfindet, wie du empfindest. Du hast mir gerade, ohne zu zögern, hast du gesagt, nein, ich liebe ihn nicht mehr. Das weiß auch nur eine Person und anderen würde ich nie anvertrauen, weil das wird vielleicht doch interessant. Ich habe die Angst, dass, ich weiß nicht, was er dann macht, weil er hat... Lass mich erst noch mal zu Ende sagen. Du hast... eigentlich ganz, ganz klar und eindeutig gesagt, ich liebe ihn nicht mehr. Somit ist so objektiv gesehen der Fall eigentlich völlig klar. Nämlich, du musst dich von diesem Mann trennen. Du kannst nicht aus Mitleid mit ihm zusammen sein. Das geht nicht. Ich fühle mich eben so schuldig, weil Ja, aber weißt du, dass du noch viel schuldiger wirst, wenn du ihn belügst, und du belügst ihn ja im Moment. Ja. Und jeden Tag, den du ihn weiter belügst, machst du dich mehr schuldig. Wenn du ehrlich bist, ist das ganz schlimm für ihn und ganz hart. Aber es ist ehrlich und du kannst vor dir selber gerade stehen und kannst dir in die Augen schauen und letztendlich vor ihm auch. Aber dann sagst du, dass ich nicht mehr verantwortlich bin, wenn er irgendwas macht, weil er... Nein, finde ich nicht. Letztendlich ist er für sich verantwortlich. Und wenn er dir irgendwas androht von wegen Selbstmord und so, tut er das? So sagt er es nicht, aber er sagt, er wüsste... Also weil er ja immer was merkt, dann sagt er, du bist doch dafür, dass wir für alle Ewigkeit und so weiter. Mhm. Weil wenn nicht, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde nicht mehr existieren wollen. Roberto, so schlimm das ist und so sehr einem das ans Herz geht, wenn jemand das sagt, den man vielleicht mal geliebt hat oder den man auch immer noch sehr mag, man muss die Wahrheit sagen. Man muss sie sagen. Du tust dir und ihm nichts Gutes, wirklich beiden nichts Gutes, wenn du jetzt weiterhin ihm weiter schauspielerst. Und du spielst mir was vor. Ja, ich versuch's immer nicht zu sagen. Roberto, jetzt ist die Sendung gleich zu Ende. Aber ich glaube, ich habe genau das gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Und das war ein bisschen kurz jetzt, aber ich glaube, mehr hätte ich gar nicht sagen können. Okay. Es ist sehr schwer, aber versuche das durchzuziehen. Danke. Alles Gute. Gute Sendung und noch viele Grüße nach Deutschland. Dankeschön, schöne Grüße nach Spanien. Danke. Tschüss. Ciao. Von Sauerland bis Spanien. So wollen wir das. So, ihr Lieben, meine Kollegen, vielen Dank an Gerhard Barnes, Wolfram Spielkowski, Roland Lohr, Annette Bastian, Dirk Winhüsen, Mary Fongern, Anja Schönhardt, Jürgen Clemens, Elke Büchter. Nächste Woche Dienstag auf Mittwoch sind wir wieder da mit Max Schautzer und das Thema Donnerstag bis Freitag heißt, ich bin schuld an deinem Schicksal. Schönes Wochenende. Ciao.